Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. Ja, und dann, wenn man nichts kennt, dann geht es uns wie Herakles am Scheideweg, der nicht wusste, wohin jetzt. Rechts oder links? Und dann musste er entscheiden. Lasst euch die Geschichte mal erzählen. So ist das manchmal mit uns. Manchmal, da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und man muss dann doch weitergehen.